journalist, scientist. Jungle brother, 'cause I'm a jungle brother. Нажимай на все моторы, впереди моря и горы, столько красоты. Abend hier im Freien Radio für Stuttgart. Wie mit Code Red, die Commonwealth-Sendung. Heute für euch, jetzt am Anfang an den Decks. Royal Flash. Mit schönem, knackigen Neuro. Kann ich auch noch ein bisschen was zum Besten geben. Mr. Greenberg, heute mit im Schlepptau. Viele geile Tracks von Bowser aus Österreich. Und einiges Altbekanntes von Current Value, bzw. in der Co-op Machine Code. Und nun viel Spaß mit Royal Flash. We'll be right back. hört das, Freiradio Stuttgart. Hier ist Code Red, die örtliche Brauerei-Sendung für euch. In den Decks, Royal Flash. We'll be right back. bitch in the back. Punks in the back. Seite aus ein herzliches Hallo und Willkommen hier bei der Code Red Radio Show auf dem Freien Radio für Stuttgart. Empfangbar auf den Frequenzen 99,2 und 102,1 MHz im Kabelnetz sowie weltweit streambar im Internet unter www.freies-radio.de sowie code-red-fm.de. Uns gibt's jeden Samstag 22 bis 1 Uhr, heute mit den Neurobrüdern Royal Flash und Mr. Greenberg, den ihr später noch zu hören bekommen werdet. Ihr könnt hier anrufen 0711 64 00 3x4. Ansonsten checkt auch unsere Facebook-Seite facebook.com/coderedfm. Jetzt weiterhin viel Spaß. We'll be right back. Ihr hört Code Red auf dem freien Radio für Stuttgart 99,2 und 102,1 im Kabelnetz. Im Hintergrund gibt's Musik von A-Cray mit einem Tune namens Ultimatum. Und das geht raus an die Elite 2. Weiterhin viel Spaß bei Code Red auf dem freien Radio für Stuttgart. Checkt auch die Homepage www.code-red-fm.de. Und wer Bock auf Infos übers freie Radio hat, checkt auch www.freies-radio.de. Jetzt weiterhin viel Spaß mit DJ Royal Flash. Ihr hört Code Red für das Freie Radio Stuttgart. 99,2 und 102,1 im Kabelnetz. Für euch an den Decks DJ Roll Flash. An den Decks. Mr. Greenberg. Grüße gehen noch raus an Gotthold vom Team Dice in Stockholm. Dann Mr. Overdose, den Neuerfinder der selbst- und heimgemachten Powerbars. Wirft ihr einen. I have to feel strong. Yeah. Ihr hört Code Red im freien Radio für Stuttgart. 99,2 und 101,1 im Kabelnetz. An den Decks höre ich Greenberg. Mit Polygominon von Chaser. We'll be right back. Ihr hört immer noch Code Red im Freien Radio für Stuttgart. An den Decks Mr. Greenberg. Wenn ihr Interesse habt an den Sendungen, die gibt es noch nachträglich zum Downloaden auf code-red-fm.de. We'll be right back. Code Red im Freien Radio für Stuttgart. An den Decks für euch Mr. Greenberg. Holt euch die Sendung im Nachhinein noch auf code-red-fm.de. immer noch das freie Radio für Stuttgart. Code Red. Uns gibt es heute noch bis zum Fahrschluss der öffentlichen Nahverkehrsdienste. Was dann wohl leider 0.20 Uhr sein wird. Aber für die Zeit danach ist dann unsere Sendungen unter www.co-red-fm.de. Und auch schöne Avatare für uns. Welcome to Thank you. Ihr hört immer noch Code Red im Freien Radio für Stuttgart. Und für den geilen Sound hier verantwortlich ist DJ Royal Flash. Die Mitschnitte von den Sendungen findet ihr unter code-red-fm.de. Code Red auf dem freien Radio für Stuttgart 102,1 im Kabelnetz und 99,2 über den Äther. Hier geht's weiter mit Sounds von Mr. Greenberg. Und ihr könnt uns nächsten Samstag wieder hören, wie gewohnt 22 bis 1 Uhr. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin einen wunderschönen guten Abend. Habt Spaß, bleibt dran und genießt den Sound. Fine. Code Red verabschiedet sich langsam. Kommt gut durch die Nacht. Ich will dann quatschen lassen. Macht's gut, aber nicht so oft. Die heutige Sendung gab spendiert von Royal Flash und Mr. Greenberg. Bis dann. Thank you.